Lieber Karl, wie sind Uranus, Saturn und Jupiter miteinander verwandt? Sie sind alle recht groß und haben viel Gas. Aber was ist mit Neptun? Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban. Und ich bin Franzi Konitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die ihr Wissen über griechische und römische Gottheiten mithilfe des Computerspiels Hades aufgefrischt hat. Oder Hades. Bitte sag Hades. Hades. Und ich bin Geologe, der nach den Gottheiten benannte Monde und Planeten meist besser kennt als deren Mythen. Und in diesem Podcast erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Heute mit der Folge 111 von AstroGeo. Eins. Da steckt aber keine tiefere Bedeutung dahinter, zumindest nicht von meiner Seite. Und wir fangen heute da an, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Meine letzte Geschichte für dich ist ja schon eine Weile her. Da ging es um Pluto in der griechischen Mythologie Hades oder eben Hades. Hades. Das klingt fast wie Heidi. Ja, mit Heidi hat nicht so viel zu tun, weil in der griechischen Mythologie ist Hades der Gott der Unterwelt. Er ist ein Bruder von Zeus. Jupiter in der römischen Mythologie. So, aber es ging eben in meiner Geschichte nicht um die Gottheit, sondern um Pluto, den Himmelskörper und die Frage, wie viele Planeten es in unserem Sonnensystem gibt. Ohne Pluto noch weiter nahe treten zu wollen, hat er ja im Jahr 2006 seinen Status als 9. Planet im Sonnensystem verloren. Und seitdem, seit 2006, gibt es ganz offiziell 8 Planeten in unserem Sonnensystem. Und Pluto ist als Zwergplanet klassifiziert worden. So, und diesen neu erworbenen Status als Zwergplaneten hat Pluto unter anderem den Entdeckungen eines US-amerikanischen Planetenforschers zu verdanken, ein Mann namens Mike Brown. Und wie ging es? Das ging dadurch, weil Mike Brown im äußeren Sonnensystem, also genau da, wo Pluto auch um die Sonne kreist, noch weitere Himmelskörper gefunden hat, die ganz ähnlich wie Pluto sind. Also ähnlich groß, in ja ähnlichen Positionen, eben weit außen im Sonnensystem. Und man eben unter anderem mit Hilfe von Mike Browns Entdeckungen herausgefunden hat, dass Pluto eben kein Planet ist, sondern nur ein besonders großes Transneptun-Objekt, ein besonders großes transneptunisches Objekt, ein TNO. Und Transneptun-Objekt heißt einfach nur, das ist ein Objekt, das die Sonne auf einer Umlaufbahn umkreist, die außerhalb der Umlaufbahn von Neptun liegt. Wenn man mal das mit den ganzen Umlaufbahnen wegdenkt, dann kann man sich auch sagen, okay, die sind weiter weg von der Sonne als der Neptun. Deshalb jenseits der Neptun. Und übrigens, Neptun ist Poseidon in der griechischen Mythologie und auch ein Bruder von Zeus und Hades. Hurra, also Jupiter und Pluto. So, und welches Objekt war das unter anderem, was er den Stein des Anstoßes beim Pluto geliefert hat? Das war ein von Mike Brown entdecktes Objekt namens Eris, benannt nach der Göttin des Streits und der Zwietracht, auch inzwischen als Zwergplanet klassifiziert. Aber ich hänge mich heute nicht weiter an Zwergplaneten auf, sondern ich erzähle dir heute die Geschichte, warum ausgerechnet dieser, jener, welcher Mike Brown, dieser Planetenforscher, der sich selber den Spitznamen Pluto-Killer gegeben hat und der dafür gesorgt hat, dass es in unserem Sonnensystem nur noch 8 Planeten gibt, warum ausgerechnet dieser Mensch davon überzeugt ist, dass es in unserem Sonnensystem doch 9 Planeten gibt. So. Mhm, genau, das ist, ja, ist glaube ich, ein Themenvorschlag, den wir ziemlich oft schon bekommen haben, ne? Das weiß ich gar nicht. Echt? Also es gab, glaube ich, mehrere Menschen, die sich das gewünscht haben. Ja, vielleicht ist es nur bei mir angekommen. Das werden wir nochmal recherchieren. Ich habe hier so einen Doppelzettel. Guck hier, zack, mit einem Thema. Oder geht auf einem weiteren Zettel weiter. Das finde ich da jetzt auch nicht. Ja, aber ich erzähle dir die Geschichte vom hypothetischen angeblichen Planeten Planet 9 oder Planet 9 oder P9, das wie ist auch inzwischen. Super gut. Ich finde das super gut, weil ich weiß bis heute nicht so richtig, was ich von dieser ganzen Diskussion halten kann. Ich hoffe, nach dieser Folge weiß ich das vielleicht. Das kann man dann hinterher diskutieren. Genau. Ich werde versuchen, es so zu erzählen, dass ich meine eigene Meinung dazu nicht in den Vordergrund stelle. Das und dann schauen wir mal, dann bin ich gespannt. Also, am Anfang dieser Geschichte muss ich vorne gleich vorweg schieben, dass dieser 9. Planet, ich sag jetzt einfach für den Rest der Folge erzähle ich wahrscheinlich von Planet 9 oder Planet 9 oder P9 und stelle aber nicht jedes Mal das hypothetisch davor, weil das wird dann irgendwie ein bisschen viel. Aber dieser 9. Planet ist nicht Pluto, also Pluto ist raus, Pluto ist nicht gemeint, sondern mit diesem 9. Planeten meint Mike Brown einen richtigen Planeten, einen richtig großen Himmelskörper, der ungefähr 7 Erdmassen haben soll. Also zur Einordnung, 7 Erdmassen, also 7-mal so massereich wie die Erde. Pluto bringt es auf 0,002 und ein paar zerquetschte Erdmassen, also sehr viel weniger massereich, auch sehr viel kleiner. Und Neptun, das wäre ja der Nachbarplanet von diesem 9. Planeten, der hat über 17 Erdmassen. Also dieser 9. Planet, von dem Mike Brown eben überzeugt ist, dass er existiert, der wäre schon kleiner oder weniger massereich als Neptun, aber sehr viel mehr massereich als die Erde. Also stünde außer Frage, dass das ein Planet wäre. Der fällt sozusagen in die Kategorie der Supererden. Richtig. Und eine Supererde ist ja was, das gibt es in unserem eigenen Sonnensystem eigentlich nicht. Also vielleicht sollte man vielleicht noch erklären, was eine Supererde ist. Und jetzt hast du den Begriff eingeführt, jetzt darfst du. Naja, ich dachte immer, es gibt den Begriff Supererde und Subneptun, ne? Und das ist Subneptun. Das sind beides Himmelskörper, die halt irgendwo zwischen Erde und Neptun liegen und irgendwo dazwischen liegt, gibt es vielleicht noch eine Grenze oder auch nicht. Und von denen, ich glaube, das ist somit die größte Klasse an Exoplaneten, die man bis jetzt gefunden hat. Ja. Also zahlenmäßig stärkste. Aber gerade wir haben, nach dem, was wir heute wissen, das keine nicht. Keine Supererde, was eigentlich komisch ist, ne? Weil die Erde ist ja unter den Gesteinsplaneten ist es der massereichste Planet und unter den äußeren Planeten eben Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun ist Neptun der leichteste Planet und dazwischen, ne, zwischen dieser einer Erdmasse und diesen 17 Erdmassen ist eben so eine Lücke und da fallen eben diese Subneptune oder Supererden rein und da würde eben P9 super reinpassen mit seinen angenommenen 7 Erdmassen. Oder 5 Erdmassen oder 10 Erdmassen, so genau ist es ja nicht bekannt. Hypothetisch. Hypothetisch, ja, genau. Ja, da ist natürlich dann sofort die Frage, okay, 7 Erdmassen ist jetzt nicht wenig. Warum haben wir diesen ziemlich riesigen Planeten noch nicht einfach so entdeckt oder gesehen? Also, wo ist er denn dann? Also, und darauf lautet einfach die Antwort, weil er definitiv richtig weit draußen im Sonnensystem sein soll, weit jenseits der Umlaufbahn von Neptun, man könnte auch sagen JWD. Und um zu verstehen, wie weit er eigentlich draußen sein soll, habe ich gedacht, ich erzähle, du weißt es wahrscheinlich eh alles, du weißt es sicherlich alles, aber ich erzähle erstmal trotzdem alles vergessen. Kurz, wie das Sonnensystem aufgebaut ist, ach Karl. Das nicht. Nein, aber egal. Spaß beiseite. Aber um ein Gefühl für die Entfernungen zu kommen, ist es vielleicht ganz hilfreich, weil ich werde in dieser Geschichte sehr viel von AE oder AU sprechen und damit meine ich astronomische Einheiten. Das ist eine Längenangabe, eine Entfernungsangabe. Eine astronomische Einheit entspricht dem durchschnittlichen Abstand zwischen Erde und Sonne. Also wenn man fragt, wie weit ist die Erde von der Sonne weg, dann ist die Antwort ein AE. So. Und ne, im Sonnensystem, wenn ich mir vorstelle, ich gucke von oben drauf oder von unten in der Hinsicht ist es eigentlich wurscht. Dann habe ich eben die 4 Gesteinsplaneten. Dann kommt der Asteroidengürtel. Der geht, glaube ich, so zwischen 2 AE bis 3,4 AE. So. Und danach kommen die äußeren Planeten. Und der äußerste, Neptun, der 8. Planet, ist eben bei ungefähr, Pi mal Daumen, 30 AE. Also Neptun ist 30 mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Und dieser angebliche Planet 9 ist noch sehr viel weiter weg. Aber schon bei Neptun ist ja der Witz, dass man auch den nicht mehr mit bloßem Auge beobachten kann. Dafür ist er viel zu weit weg und viel zu leuchtschwach. Und die Helligkeit, die reflektierte Helligkeit, also ja, die Helligkeit des reflektierten Sonnenlichts, die nimmt ja stark ab, umgekehrt proportional zur Entfernung. Also keine Chance. Ich habe ja auch in der letzten Geschichte erzählt, dass eben Neptun nur entdeckt wurde, weil er mit seiner Schwerkraft Bahnstörungen beim Uranus erzeugt. Und den Uranus konnte man die Umlaufbahn des Uranus untersuchen und daraus berechnen, dass da noch ein achter Planet sein muss. Und man konnte auch die Umlaufbahn ziemlich genau berechnen. Und dann konnte man nachschauen und Neptun finden. Aber von alleine ist da überhaupt nichts aufgefallen. So, und auch Pluto war ja eine jahrelange Suche nach diesem relativ kleinen Objekt, das sehr weit weg ist. Und deshalb würde auch ein Planet 9 mit 7 Sonnenmassen, mit 7 Sonnenmassen wird er auffallen. Deshalb würde auch ein Planet 9 mit 7 Erdmassen nicht einfach so auffallen. Also selbst mit den besten Teleskopen wäre das echt nur ein blasser Lichtpunkt. Keine Chance. Okay, also auffallen tut er nicht. Und ich war ja noch kurz beim Sonnensystem, wie das aufgebaut ist, was mit der Frage verknüpft ist, wo wäre er eigentlich? Also er wäre auf jeden Fall jenseits des Neptun, jenseits der Neptun-Umlaufbahn, da, wo diese Trans-Neptun-Objekte sich alle verbergen, kann man schon so sagen, weil sie für uns ja nicht so leicht beobachtbar sind. Und das ist ja schon bei Neptun der Fall, der, wie gesagt, rund 30 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt ist. Und ich hatte ja eben auch schon Pluto angesprochen, dass auch das eine jahrelange Suche war. Pluto ist ungefähr durchschnittlich. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil das sind ja elliptische Umlaufbahnen und dann habe ich auf einmal mit Halbachsen zu tun. Aber man kann sagen, Pluto ist so Pi mal Daumen 40 AE entfernt. So. Und jenseits vom Neptun, eben auch da, wo ungefähr Pluto geht, kommen dann eben noch sehr viele weitere dieser TNOs, dieser Trans-Neptun-Objekte. Das sind bislang, sind alles Himmelskörper, die alle entdeckten bislang kleiner sind als Pluto und die auch da draußen ihre Runden um die Sonne ziehen. Und diese Runden können oft ein bisschen komisch sein. Also die Planeten sind ja alle mehr oder weniger kreisrund. Also die Umlaufbahnen sind alle mehr oder weniger kreisrund. Und die befinden sich auch alle mehr oder weniger in einer Ebene, in der Ebene der Ekliptik. Und bei diesen TNOs wird es eben teilweise ein bisschen wild. Also die Umlaufbahnen können sehr elliptisch sein. Deshalb schwankt dann auch die Entfernung so stark von ihrem sonnennächsten bis zum sonnenfernsten Punkt und so. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele TNOs da draußen. Pluto ist einer davon. Und ich hatte ja auch schon anfangs erwähnt, dass eben jener eben welcher selbsternannte Pluto-Killer Mike Brown hat damals ein TNO entdeckt namens Eris, was dazu geführt hat, dass Pluto der Planetenstatus aberkannt wurde. Aber Mike Brown hatte schon ungefähr ein Jahr davor ein weiteres TNO entdeckt, ein weiteres Trans-Neptun-Objekt, einen kleinen Himmelskörper. Und dieses TNO hat dazu geführt, dass Mike Brown dann wenige Jahre später gesagt hat, übrigens da draußen jenseits von Neptun, da versteckt sich noch ein bislang unbekannter, unentdeckter Planet 9. Mhm. Genau. Und dieses besondere TNO, sage ich mal, das ist ein Objekt namens Sedna. Und Sedna ist definitiv kleiner als Pluto. Das ist aber nicht so wichtig. Aber was das Wilde ist eigentlich an Sedna, ist, dass die Umlaufbahn um die Sonne so wirklich komisch ist. Ich hatte ja gesagt, die durchschnittliche Entfernung von Neptun zur Sonne ist ungefähr 30 AE. Pluto ist so bei 40 AE. Und Sedna kommt, wenn Sedna seinen sonnennächsten Punkt erreicht, dann ist es 76 AE Also 76 Mal so weit von der Sonne entfernt, wie die Erde von der Sonne entfernt ist. Also sehr, sehr weit weg. Und das ist der sonnennächste Punkt. Aha. Der sonnenfernste Punkt, der ist noch ein bisschen weiter weg. Der ist bei fast 1000 AE. Oder hier 900, wow. 937. Also ist richtig, richtig, richtig, richtig weit weg. Das ist eine ordentliche Ellipse. Das ist eine ordentliche Ellipse, genau das sagt es ja, weil das ist also dieser sonnennächste Punkt, der nennt sich Perihelion und der sonnenfernste Punkt, der nennt sich Aphelion. Und wenn das wenn beide Werte gleich wären, dann wäre es halt ein Kreis, dann wäre es okay. Und ja, also es ist eine stark elliptische Ellipse. Und das Ungewöhnliche daran ist aber halt auch unter anderem, dass der sonnennächste Punkt so weit weg trotzdem ist von der Sonne und damit auch so weit weg vom eigentlich Einfluss vom Neptun, ne? Weil wenn der Neptun so bei 30 AE rumdümpelt und dieses Ding kommt nur bis 76 AE an die Sonne ran, dann hat Neptun mit seiner Schwerkraft eigentlich nicht viel zu melden bei diesem Objekt namens Sedna. Also der ist, ja, ist die Frage, wie kann das sein? Und falls es dich interessiert, derzeit ist Sedna gerade, also sie ist gar nicht so, also dieser Himmelskörper ist gar nicht so weit weg. Der ist gerade ungefähr 83 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Boah, ist um die Ecke, ne? Ja, doch, derzeit ungefähr 2,5 Mal so weit entfernt wie Neptun und reist quasi derzeit auf sein Perihelion zu, also kommt auf den sonnennächsten Punkt zu, was heißt, er kommt uns immer näher, bis er dann eben diesen Punkt erreicht. 2. Mai 2075. Vielleicht leben wir dann das noch, Franzi. Das hast du jetzt hoffentlich nicht gerade aufgeregt, ausgerechnet, da würde ich ein bisschen weinen. Du hast es nachgeschaut, oder? Ja, das sagt die Wikipedia dazu. Ja. Sehr gut. Also es dauert noch eine Weile, aber Sedna kommt derzeit auf uns zu. Und um das Ganze abzurunden, wo wir schon mit Namen heute angefangen haben, als Entdecker dieses Zwergplaneten, dieses Himmelskörpers, durfte Mike Brown sich den Namen für seinen frisch entdeckten Himmelskörper raussuchen. Und Sedna, den Namen hat er ausgewählt, das ist die Göttin der See und der Meerestiere in der Religion der Inuit. Also von daher ein sehr schöner Name für einen wahrscheinlich schönen Himmelskörper. Ich habe noch auf Wikipedia auch kurz gelesen und das ist anscheinend ein sehr rötlicher Himmelskörper. Und weißt du, was es viel gibt auf Sedna? Tolline. Wow. Und was sind Tolline, Karl? Jetzt darf ich dich endlich mal fragen. Im Sonnenlicht verbackene organische Materialien, die nicht näher definiert sind. Herzlichen Glückwunsch. Lassen Sie es sich schmecken. So, aber Sedna ist nun unser Schlüssel für diese Annahme von Mike Brown und einigen Kolleginnen und Kollegen, dass es einen Planet 9 gibt. Und dieses Argument geht so. Also Sedna hatte ich ja schon erzählt, das ist als Himmelskörper, der seine, ja, Runde kann man ja, ist eine Ellipse immer noch eine Runde? Das impliziert für mich immer einen Kreis, aber gut. Nö, eine Runde, das impliziert eine Kurve, würde ich sagen, aber na gut, also Runde ist okay. Gut, also ich würde jetzt nicht sagen, Sedna umkreist die Sonne, weil das stimmt ja nicht. Es umrundet. Es ellipsiert so rum, aber also Sedna ist nicht das einzige Trans-Neptun-Objekt, was so eine komische Umlaufbahn um die Sonne hat. Ich hatte, ne, du hast ja selber schon gesagt, ist super elliptisch. Sondern in den Jahren, nachdem Sedna entdeckt wurde, wurden auch noch ein paar weitere TNOs entdeckt, ein paar weitere Trans-Neptun-Objekte, die ähnlich komische Umlaufbahnen hatten. Also, um genau zu sein, handelte es sich zunächst um 6 Objekte. Sedna war eins davon. 6 TNOs. Und die schienen irgendwie zusammenzugehören. Nicht von ihrem Ursprung, sondern wenn man sich ihre Umlaufbahn angeschaut hat, dann schien das irgendwie so, als ob ihre Perihelpunkte, ne, diese sonnennächsten Punkte, wo im Sonnensystem die sind, diese Perihelpunkte schienen alle ziemlich nah beieinander zu liegen. Also nicht irgendwie vielleicht auf der anderen Seite des Sonnensystems, sage ich jetzt mal, sondern sondern alle irgendwie auf derselben Seite des Sonnensystems. Und als weiterer Punkt, die waren nicht nur alle ziemlich nah beieinander, sondern was auch noch auffällig war, dass diese Umlaufbahn dieser sechs TNOs, dieser komischen TNOs, die sind alle ziemlich stark gegenüber der Ekliptik geneigt. Also wenn ich sage, dass alle Planeten im Sonnensystem die Sonne mehr oder weniger auf einer Ebene umkreisen und diese Ebene ist das, was wir als Ekliptik bezeichnen, dann umrunden diese TNOs die Sonne überhaupt nicht auf der Ekliptik, sondern ist stark geneigt. Also mit bis zu durchschnittlich, ich glaube, 18 Grad oder mehr Grad, aber schon, also ordentlich. Und das Komische ist aber, haben Mike Brown und seine Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass die Perihelpunkte, diese sonnennächsten Punkte, die liegen alle fast genau auf der Ekliptik. Mhm. Komisch. Also warum? Das würde ja keinen Sinn ergeben. Warum ist das so? Warum liegen die, also warum sind die Perihelpunkte alle A, einerseits nah beieinander und warum liegen die alle fast genau auf der Ekliptik? Weil, so das Argument der Forscher, das ist eine auffällige Gruppierung, weil sie nicht so einfach erklärbar ist. Denn eigentlich würdest du eine zufällige Anordnung erwarten. Und ich, wenn ich so zufällig denke, dann denke ich auch immer an das Beispiel mit der Dartscheibe zum Beispiel. Das war mein allererstes Experiment bei meinem Physikstudium im allerersten Praktikum. Habt ihr Dart gespielt? Haben wir Dart gespielt? Nicht schlecht. Und einmal, und wir sollten nicht zielen. Also wir sollten schon uns Mühe geben, die Scheibe zu treffen, aber Also ich spiele ja Dart immer so, dass ich versuche, die Scheibe zu treffen. Und klappt's? Manchmal. Naja, aber der Witz ist, wenn du nicht versuchst zu zielen oder zumindest nur die Scheibe triffst, aber nicht besonders gut im Dartspielen bist und dir quasi in einem Diagramm aufzeichnest, wie die Verteilung ist, dann kriegst du keine eindeutige Verteilung raus, sondern eine zufällige Verteilung, weil diese ganzen Dartpfeile eben alle irgendwie auf dieser Scheibe rumdümpeln. Was ja was anderes ist, als wenn du alle sechs Pfeile genau im Zentrum findest. Da würde man sich schon überlegen, oh, vielleicht war da jemand mit Dartspielkenntnissen am Werk. Das wäre keine zufällige Verteilung. Also, und Mike Brown und einer seiner Kollegen namens Konstantin Batygin, die haben eben nach einer Erklärung für diese Gruppierung gesucht. Also nach einer Erklärung für, warum ist diese Gruppierung nicht zufällig? Also was könnte dafür sorgen? Und sie stecken das Ganze in Modelle des Sonnensystems und kommen so erstmal zum Schluss, dass diese Gruppierung, also sie rechnen aus, dass es nur eine Wahrscheinlichkeit von, halte ich fest, 0,007% hat, dass diese Gruppierung zufällig ist, also dass jemand zufällig sechsmal genau ins Mitte dieser riesigen Dartscheibe des Sonnensystems getroffen hätte. Und deshalb sagen sie, okay, das kann kein Zufall sein und deshalb braucht es dafür irgendeinen Mechanismus, irgendetwas, was für diese komischen Umlaufbahnen und ihre Gruppierung gesorgt hat. Also das Argument, um das mal zu verdeutlichen, das Argument geht nicht darum, dass die Umlaufbahnen an sich komisch wären oder unmöglich, sondern das Argument ist so, dass diese Häufung dieser sechs TNOs, dass das irgendwie komisch ist. Und dann haben sie Simulationen durchgeführt, in denen sie versucht haben rauszufinden, was könnte dieser Mechanismus sein oder wie, was könnte dafür sorgen, dass diese Gruppierung eben so auftritt. Und dann haben sie herausgefunden mit Hilfe dieser Simulationen, dass sie diese komische Gruppierung, diese komischen Umlaufbahnen am besten dann aufrechterhalten können im Sonnensystem, wenn sie da draußen einen Planeten haben, einen weiteren Planeten mit ungefähr 10 Sonnenmassen, dessen Umlaufbahn zwar in derselben oder in der ähnlichen Ebene liegt wie die Umlaufbahn dieser extremen TNOs, aber dessen Perihelpunkt, dessen sonnennächster Punkt, quasi genau auf der anderen Seite vom Sonnensystem ist. Aha. Also gegenüber zu den ganzen Perihelpunkten der TNOs. Okay. Richtig. Auf der anderen Seite gegenüber ist ja immer so ein bisschen, ne, ich hab 300, ist ja alles kreisrund und das ist alles nicht so, ne, ist alles 3D und ein bisschen verwirrend, aber wenn ich sag, das kann man sich so schlecht vorstellen, wenn ich vereinfacht sagt, okay, wenn ich mich im Moment lang als das Zentrum des Sonnensystems erachte, dann könnte ich mir das so vorstellen, dass ich sage, okay, diese sonnennächsten Punkte dieser TNOs, die sind alle links von mir und der sonnennächste Punkt dieses Planeten, der ist rechts von mir. Genau gegenüberliegend. Ja, so. Genau. Also, letztendlich, da draußen steckt ein neunter Planet und dieser Fachartikel, vielleicht erinnerst du dich dran, Karl, das war im Jahr 2016, als dieser erschienen ist und hatte den schönen Titel Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System. Ja, also ich habe damals nicht drüber geschrieben, aber es flog an mir vorbei und wie gesagt. Es flog an dir vorbei? Oh, ich bin entsetzt. Ich bin bis heute nicht sicher, was ich davon zu halten habe. Also damals war das eine ziemlich, große Geschichte, oder hat zumindest im Wissenschaftsjournalismus, der sich mit dem Weltraum beschäftigt, hat das ziemlich hohe Wellen geschlagen und nicht nur dort. Ich hatte mich ja für meine letzte Geschichte über Pluto mit Thomas Müller vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik unterhalten, der sich eben gut mit dem äußeren Sonnensystem und auch den TNOs auskennt und der hat dazu erzählt. Diese Simulationen, die dann zeigen, dass das sehr gut mit einer Hypothese eines neunten Planeten zusammenpasst, das war schon spektakulär. Das hat große Wellen geschlagen, auch in der Wissenschaft. Also es ist nicht nur vorbeigerauscht. Okay. So die Vorstellung von so einem riesigen Planeten da draußen im Sonnensystem. Und dann habe ich natürlich weiter gefragt, welche Wellen es geschlagen hat. Sicher Enthusiasmus, weil natürlich das ein sehr prestigeträchtiges Rennen ist, diese Suche nach einem weiteren Planeten. Einen Planeten zu entdecken im Sonnensystem und diese Entdeckung vielleicht mit einem Namen verbunden zu sehen, das ist natürlich sehr attraktiv und dem kann man sich auch nicht entziehen. Also jeder hat dann irgendwie seine eigenen Daten untersucht und hat geguckt, vielleicht habe ich ihn ja schon entdeckt oder gesehen oder nicht realisiert, dass es dieser Planet ist. Also Astronomen und Astronominnen mit den entsprechenden Daten haben sich alle in ihre Datensätze gestürzt, weil Mike Brown und Konstantin Batygin haben zwar in diesem 2016 veröffentlichten Paper gesagt, da müsste ein neunter Planet sein und er müsste ungefähr eine Masse von 10 Sonnenmassen haben, wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Aber im Gegensatz zu Neptun hat die Information, wo denn genau dieser Planet sein soll, leider Gottes gefehlt. Ne, bei Neptun war das ein bisschen anders. Da konnte man, Aubin Le Verrier aufgrund der Bahnstörung auf den Uranus ziemlich genau ausrechnen, welche Masse Neptun haben soll, welche Umlaufbahn er konkret hat und, das war ja der eigentliche Knaller, wo er gerade sein soll. Und deshalb konnte ja auch der Astronom, dem er dann den Brief geschickt hat, eben so, guck doch mal bitte nach, der ist ja in sein Teleskop gestürzt, hat einmal nachgeschaut und bums, da war Neptun und damit war die Sache gegessen. Das war bei P9 nicht so oder bei Planet 9 nicht so oder ist nicht so. Weil wir haben uns eben überlegt, irgendwie auf der anderen Seite von dem Sonnensystem und dann war es aber auch im Grunde genommen als Info. Also, wurde ja nicht aufgrund einer ziemlich in dem Sinne großen Bahnstörung auf einen anderen Planeten vorhergesagt, sondern um die komische Gruppierung der Umlaufbahnen von 6 Transneptun-Objekten. Und das hat dann nicht so das gibt nicht die gleiche Vorhersagekraft. Nur um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie ungenau das eigentlich gibt oder was für ungenaue Resultate oder unpräzise Vorhersagen das eigentlich ergibt, habe ich nachgeschaut, ein paar Zahlen rausgesucht, die du dir nicht alle merken musst, sondern nur zur Veranschaulichung. Also zum Beispiel haben in einem Fachartikel von 2021 haben Mike Brown und Konstantin Batygin für diesen Planeten dann nicht mehr 10 Erdmassen vorhergesagt, sondern 6,2 Erdmassen. Da ist er also schon geschrumpft, aber die, was eigentlich wichtig ist, sind die Fehlerbalken. Nämlich 6,2 Erdmassen plus 2,2 Erdmassen minus 1,3 Erdmassen. Also die Unsicherheit in der Masse von diesem Planeten ist recht groß. Sie haben gesagt, dass er einen Perihelpunkt hat, ne? Also dieser sonnennächste Punkt, dass der 300 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt ist. Jetzt im Moment, also, oder in dem Moment, wo sie. Nein, der Perihelpunkt ist ja immer derselbe. Punkt. Ja, ne? Richtig. Sie können nicht vorhersagen, wo er sein soll, sondern der Perihelpunkt müsste also 300 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sein. Neptun hat 30 astronomische Einheiten, also 10-mal so weit weg. Aber auch hier die Fehler: 30 astronomische Einheiten plus 85 minus 60. Also auch recht ordentlich. Wenn man sich überlegt, dass der Perihelpunkt von Sedna sind schon 80, ne? Und das ist hier sozusagen der Fehler. Ja, ja. Also das ist, ja, genau, das ist der Fehler. Und besonders aufschlussreich wird es dann eigentlich, oder weniger aufschlussreich wird es dann bei der großen Halbachse. Die große Halbachse ist bei einer Ellipse der längste, der größte Abstand. Also das der größte Durchmesser sozusagen, ne? Ja, der größte Durchmesser, den man haben kann. Also letztendlich eine große Halbachse und die kleine Halbachse von der Ellipse, wäre es ein Kreis, wären das beides die gleichen Werte. Und zwar der Durchmesser. Nee, oder der Radius, ne? Das wäre der Radius. So. Moment, die Nein, stopp, es wäre der Durchmesser. Es ist der Durchmesser, ne? Genau. Ja. Na, also beim Kreis wäre große Halbachse, kleine Halbachse genau das gleiche. Und zwar der Durchmesser. So, und diese große Halbachse in diesem Paper von 2021, wo sie eben die Umlaufbahn von Planet 9 berechnet haben, da war die große Halbachse 380 astronomische Einheiten plus 140 AE minus 80. Also schon groß. Und ein Jahr später haben sie noch ein weiteres Paper veröffentlicht zu Planet 9. Und da war die große Halbachse dann bei 460 astronomischen Einheiten plus 160 minus 100. Also ne, die eigentlichen Werte sind egal, aber du hast es ja eben auch schon gesagt, das ist ja der sonnennächste Punkt von Sedna, ist bei ungefähr 80, 67. Und hier ist allein der Fehler in die eine Richtung plus 160 astronomische Einheiten. Das ist so die Genauigkeiten, über die wir hier reden. Also es ist riesige Ungenauigkeiten, eine riesige Spannweite in den Vorhersagen, damit man das vielleicht ein bisschen trotzdem besser greifen kann, wie weit weg dieses Objekt eigentlich ist. Vielleicht nur ganz kurz, also zum einen große Halbachse oder kleiner, das ist tatsächlich nur einmal bis zum Mittelpunkt, also tatsächlich das Äquivalent zum Radius. Und eine Rückfrage, also 380 für die große Halbachse heißt ja trotzdem, dass dieser hypothetische Planet deutlich weniger weit rausgeht als Sedna, oder? Weil der ist ja fast bei 1000 bei seinem sonnenfernsten Punkt. Ich habe jetzt das Abhehl nicht nachgeschaut. Ich denke doch, er würde weiter rausgehen als. Nee, er würde nicht unbedingt so weit rausgehen wie Sedna. Genau, das weil die große Halbachse definiert ja schon, wie weit es maximal sein kann. Ja, ne? Genau. Ja. Er würde vielleicht nicht so weit rausgehen. Das ist aber auch nicht das, worauf es. Also das Entscheidende, denke ich, für diese Simulationen ist dann schon der Perihelpunkt oder halt, ne? So. Aber es wäre auf jeden Fall eine stark elliptische Umlaufbahn für diesen Planeten 9. Und ich finde diese ganzen Perihelpunkte, ich finde das immer mir sehr schwer, also ich finde das sehr schwer vorstellbar. Was ich ein bisschen hilfreicher finde, um mir das vorzustellen, ist, wie lange würde er für eine Runde um die Sonne brauchen? Ja. Ne? Die Erde braucht ein Erdjahr offensichtlich. Neptun als der äußerste Planet, der braucht von allen Planeten am längsten, weil den weitesten Weg hat in dem Sinne, der braucht 165 Jahre, Pi mal Daumen. Und P9 würde mit den besten Schätzungen ungefähr 5000 Jahre brauchen. Also 100.000 ewig. Jahre, okay. 5000. 5000 habe ich auch trotzdem gesagt. Nee, also es ist wirklich, wirklich das lang. Das ist die Dauer der menschlichen Zivilisation. Okay, nicht schlecht. Genau, so. Und all das zusammengenommen heißt halt auch einfach, das hatte ich ja auch oben erzählt, wie schwierig das ist, solche TNOs überhaupt zu entdecken oder wie schwierig das war für die damalige Zeit, Neptun zu entdecken, dass wenn ich diesen Planeten finden will, muss ich schon wirklich danach suchen. Weil, so wie ich jetzt eben gesagt habe, 165 astronomische Einheiten rauf und runter ist auch schon egal. Wie gesagt, ich habe keine genauen Angaben, wo ich überhaupt suchen könnte, weil in dem Sinne gilt, das könnte überall sein, dieser Planet. Aber Forschende, nachdem das bekannt gegeben wurde, haben natürlich trotzdem danach gesucht, auch Thomas Müller. Ich muss gestehen, ich habe dann auch sofort geguckt in unseren Messungen. Und zwar war ich an diesem Herschel-Weltraumobservatorium beteiligt und wir haben im fernen Infraroten Messungen gemacht. Und man kann sehr leicht zeigen, dass wenn ein Planet 9 da draußen ist, dass es sehr kalt ist und dass die Hauptenergie in diesem fernen Infrarotbereich abgestrahlt wird. Also wenn man ihn gesehen hat, hätte man da eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ihn zu sichten, zu detektieren. Allerdings war das ein Observatorium mit nur ganz gezielten Beobachtungen, also keine Kartierung vom Himmel. Und diese gezielten Beobachtungen waren wirklich nur ganz kleine Himmelsausschnitte und zusätzlich waren die auch nur punktuell. Das heißt, man hat auch keine Sequenz von Messung, um zu sehen, ob dann entsprechend ein Objekt, ein neues Objekt sich bewegt. Also es war eigentlich nicht geeignet für die Suche, aber wir haben trotzdem die Kataloge durchsucht und haben geguckt, ob wir in der vorhergesagten Region was Exotisches sehen. Und? Nichts gesehen. Oh. Ja, also. Klang schon so ein bisschen traurig. So. Naja gut, no. Ich muss dir ja sagen, wenn du einen Planeten entdeckst, dann darfst du ihn benennen. Wie Mike Brown seine Zwergplaneten benennen durfte, so dürfte man auch einen Namen für einen 9. Planeten sich dann raussuchen. Und das wäre natürlich der Wahnsinn, ne? Also. Aber ja, es ist, wie Thomas Müller auch gesagt hat, es ist nicht verwunderlich, dass das Herschel-Weltraumteleskop das nicht aus Versehen gesehen hat, weil, ne, wenn die Unsicherheiten so groß sind, dann kann ich eben nicht gleich reinzoomen an einen bestimmten Punkt im Weltall und sagen, oh ja, hier ist er, sondern du brauchst das Teleskop-Äquivalent von einer Weitwinkelkamera, um möglichst viel Fläche abzusuchen, also ein großes Blickfeld. Also du kannst nicht, ne, das ist so, deshalb auch so, man könnte zum Beispiel jetzt nicht sich mit dem Hubble-Weltraumteleskop auf die Suche begeben, weil der Gesichtsausschnitt ist einfach, oder das Blickfeld von diesem Teleskop ist so winzig klein, dass du ewig verräumt wärst. Du brauchst eben nichts mit Zoom, sondern du brauchst eine Weitwinkelkamera. Wenig überraschend, ansonsten würde ich dir jetzt eine andere Geschichte erzählen, wurde der Planet 9 in der Folgezeit, in den paar Jahren nach der Bekanntgabe oder nach der Veröffentlichung dieses Papers immer noch nicht gefunden. Aber es sind Suchprogramme gestartet und die wirklich den Himmel systematisch abgesucht haben nach diesem Objekt. Es war ja auch letztendlich die Zeit, wo diese ganzen TNOs auch entdeckt wurden und wo es dann eben sowieso ein gesteigertes Interesse am äußeren Sonnensystem gab. Ne? Ich meine, in all den Jahrzehnten, wo Pluto fröhlich seinen Planetenstatus hatte, weil man dachte, es ist so gut wie das Einzige, was es da draußen gibt und nach Neptun kommt sonst nichts mehr und nach Pluto vor allem nicht. Das ist ja dann der Erkenntnis gewichen, oder gegen, da kommt eben noch ganz viel, nämlich all diese Trans-Neptun-Objekte. Und deshalb hat man schon auch den Himmel in diesen Regionen abgesucht und systematisch durchgeguckt. Inzwischen kennt man 3000 solcher TNOs ungefähr, 3000 Trans-Neptun-Objekte. Planet 9 war da offensichtlich noch nicht dabei oder ja, war nicht dabei. Und was aber diese Anzahl der komischen TNOs angeht, die eigentlich auf seine Existenz schließen lassen sollen, da waren ja Mike Brown und Konstantin Batygin mit 6 gestartet und inzwischen ist die Anzahl dieser komischen TNOs mit ihrer Gruppierung, die durch diesen Planet 9 erklärt werden soll, die ist auf 14 angestiegen. Also 14 von ungefähr 3000. Das ist ja irgendwie statistisch nicht so viel eigentlich, oder? Das ist statistisch nicht so viel, aber es ist so, dass es auch unterschiedliche Populationen, also unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Familien sagt man, glaube ich, ne? Ja, oder Familien. Dass es unterschiedliche Familien dieser TNOs gibt. Und es gibt ja auch, worüber ich heute nicht weiter darauf eingehen werde, weil das ist dann noch ein weiterer Fachbegriff und so. Es gibt TNOs, die sind in diesem Kuipergürtel, ne, das Äquivalent zum Asteroidengürtel, im äußeren Sonnensystem. Also die sind auch so gürtelförmig angeordnet. Und da gibt es auch in diesem Kuipergürtel wieder unterschiedliche Familien. Du kannst ziemlich viele TNOs tatsächlich mit was erklären, worüber du mir schon mal eine Geschichte erzählt hast. Nämlich mit dem Nizza-Modell. Das war schon wieder eine Weile her, ja. Aber ich erzähle weiter unten auch noch ein bisschen genauer vom Nizza-Modell und was das alles damit zu tun hat. Also du bist jetzt verschont, dass ich dich jetzt danach abfrage. Also du kannst, das was wichtig ist, du kannst ziemlich viel von diesen ganzen TNO-Familien kannst du erklären. Aber diese Gruppierungen dieser TNOs, die kannst du eben nicht erklären. Und dann gibt es eben auch noch andere Familien von TNOs, zum Beispiel TNOs, die wirklich im rechten Winkel zur Ekliptik stehen, was ja auch ein bisschen komisch ist. Also da ist die Bahnebene so geneigt, dass sie wirklich im rechten Winkel stehen und sowas. Und es gibt dafür eben keine Erklärung, sondern das ist einfach seltsam. Da sagt man eben, okay, das Nizza-Modell, dieses Modell, wie das Sonnensystem seine Form bekommen hat oder wie es kam, das kann sehr viel erklären, auch von diesen TNOs, aber genau diese Sachen nicht. Die brauchen eine andere Erklärung. Also Franzi, jetzt musst du ganz kurz warten, weil jetzt würde ich doch kurz drei Sätze zum Nizza-Modell sagen. Es war Folge 72, ich habe gerade nachgeguckt, habe ich nicht gewusst. Und letztlich ist das ein Rechenmodell, mit dem man versucht hat zu erklären, wie die Geometrie von Planeten und kleineren Körpern im Sonnensystem dorthin gekommen sind, wo sie heute sind. Und da geht es vor allen Dingen um die Migration der großen Planeten. Ja. Genau. In der Frühphase des Sonnensystems. Genau. Ja. Damit das klar ist. Danke dir. Ja. Das Schöne daran ist, dass zwei der Begründer dieses Nizza-Modells sind auch große Unterstützer dieses Planet-9-Modells. Die haben nämlich zum Beispiel auch 2024 zusammen mit Mike Brown und Konstantin Batygin einen weiteren Fachartikel veröffentlicht, wo sie eben auch gesagt haben, und wir haben hier noch eine weitere Familie von TNOs gefunden, die wir auch mit dem Nizza-Modell nicht erklären können. Und auch die können wir nur erklären, wenn es einen Planeten-9 da draußen gibt. Also die Befürworter dieses Nizza-Modells sagen selber, da draußen ist ein Planet 9, der die ganzen komischen Sachen erklären könnte, für die das Nizza-Modell keine Erklärung hat. Also das ist auch eine Verknüpfung, die ich selber sehr interessant finde. Aber der Punkt bleibt, egal wie viele Computersimulationen ich durchführe, ist das Ganze halt nur steht und fällt mit der Frage, ja, wo ist er denn dann? Also warum wurde dieser Planet 9 noch nicht gefunden, obwohl man bislang 78% des gesamten Raumes abgesucht hat, wo er eigentlich sein könnte. Also 3/4 dessen, wo er sich verstecken könnte, wurden abgesucht, nichts gefunden. Und warum wurde er nicht gefunden? Und dann kommen wir wahrscheinlich zu der Frage, die dich eigentlich am meisten interessiert oder die sich gleich stellt. Also warum nicht? Und darauf gibt es zwei mögliche Antworten. Lass mich raten, es gibt die nicht. Richtig, Antwort Nummer 1, es gibt ihn nicht. Also. Die Frage ist, was ist Antwort Nummer 2? Ja, das gibt es dann am Ende. Das Beste kommt zum Schluss oder nicht das Beste. Aber ja, also Planet 9 gibt es überhaupt nicht. Da gibt es nach diesem ersten Enthusiasmus oder nach dieser ersten ja spektakulären, oh komm, lass uns unsere Daten durchsuchen gehen, haben sich natürlich auch Gegenargumente dagegen entwickelt. Also ein Kritikpunkt, da geht es noch mehr um Statistik, aber das finde ich persönlich eigentlich am interessantesten. Ein Gegenargument dagegen ist, dass diese ursprüngliche Gruppierung, also diese ursprünglichen 6 TNOs, die diese komische Gruppierung zeigen sollen, das war eigentlich in dem Sinne statistisch nicht ganz sauber oder nicht ganz astrein, weil man hat sich diese Gruppierung nicht angeschaut und dann gesagt, okay, wir stellen eine Hypothese auf, eine Vermutung, woran diese Gruppierung liegen könnte, sondern wir haben einfach mal geguckt, ob ich das hinbekommen würde mit einem Planeten. Verstehst du? Ah. Das ist ungefähr, das ist das, was man in der Wissenschaft auch P-Hacking nennt. Und das ist ein bisschen so, um wieder zu unserer Dartscheibe oder zu meiner Dartscheibe zurückzukommen, wenn ich 100 Pfeile habe oder in dem Fall, naja, vielleicht 3000 inzwischen, ne, 3000 TNOs. Also ich habe 100 Pfeile und eine Dartscheibe und ich baller alle 100 Pfeile da zufällig verteilt drauf und dann mache ich um alle Pfeile, die ganz oben rechts sind, einen Kreis drum. Und sag, Mensch, das ist aber komisch, dass die ganz oben rechts sind. Warum könnte das so sein? Dann finde ich vielleicht auch drauf, oh, das war aber ein Darts-Champion, der alle absichtlich oben rechts hingeschmissen hat, weil er so lustig war, ne? Und das meint das mit, okay, man hat gesagt, diese Gruppierung, diese Familie der TNOs, die ist komisch, warum? Aber man hat eben nicht vorher die Frage nach dem Warum als Hypothese abgebildet und dann geguckt, okay, stimmt die Hypothese ja oder nein? Sondern man hat wie ein Kreis um diese Pfeile rumgemalt. Das ist ein Argument, aber gut, wenn da trotzdem draußen ein Planet ist, dann ist es ja wurscht, ob der vorher statistisch sauber oder unsauber. Die Frage ist jetzt, also ich meine, damals 2016 kannte man eh nicht so viele, aber was jetzt diese Statistik ändert? Also kann man diese 3000 TNOs jetzt irgendwie verwenden, um das irgendwie zu quantifizieren, wie wahrscheinlich das ist? Weil sie haben ja auch mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert damals. Nee, ne? du kannst es nicht in dem Sinne, wie alle TNOs quantifizieren, weil es ist schon so, ne, ich habe ja gesagt, die meisten TNOs, die sind auch nicht so extrem. Ja, also Sedna ist immer noch eines der am weitesten entfernten Objekte in unserem Sonnensystem, die man kennt von den TNOs. Das ist ja auch weit jenseits des Kuipergürtels, ne, dieser Ansammlung von diesen ganzen TNOs, auch weit jenseits, wo Pluto ist. Ne, Pluto mit seiner durchschnittlichen Entfernung von 40 AE gegenüber Sedna, deren sonnennächster Punkt doppelt so weit weg ist. Also das ist schon, und deshalb die meisten TNOs, die man kennt, sind eben nicht so extrem, fallen eben nicht in diese Gruppe ein. Deshalb müsste man, wenn dann schon TNOs finden, die ähnlich, ich sag mal extrem, ähnlich weit weg sind im Sonnensystem, ähnlich, ne, so, und da schauen, okay, wie schaut's da bei den Bahnneigungen aus und so und bei den Perihelpunkten. Aber genau das haben eben auch Forschungsgruppen inzwischen gemacht mit zwei unterschiedlichen Himmelskartierungen und die haben beide gesagt, dass sie keine Anzeichen für Gruppierung finden. Aber das klingt ja prinzipiell schon mal gut damit, besser, also oder nicht gut, aber es klingt ja prinzipiell damit schon mal nach, als wäre damit dieses schlagende Argument für Planet 9 eigentlich erledigt. Aber weil es eben so schwierig ist, auch diese Objekte da weit im äußeren Sonnensystem überhaupt erstmal zu finden. Zum Beispiel diese zweite dieser Durchsichtungen, die hat ganze 4 dieser extremen TNOs gefunden. 4 neue TNOs. Und davon haben 2 auch zu dieser eigentlichen Gruppierungs-, ich nenne es jetzt trotzdem Hypothese, gepasst. Also das hätte da reingepasst, aber 2 überhaupt nicht. Und das würde ja statistisch, sagt es, okay, da gibt's keine Gruppierung, ne? 2 ja, 2 nein, sagt nein. Aber dann sagen natürlich zum Beispiel die P-Planet 9, ich sag jetzt mal Befürworterinnen und Befürworter eher, naja gut, ihr habt ja nur 4 Objekte gegenüber unseren 14, ne? Das sind zu wenige, um eine Aussage machen zu können. Also, deshalb, da ist tatsächlich das letzte Wort vor allen Dingen statistisch noch nicht gesprochen. Also man weiß nicht, ob diese Gruppierung, ist das echt? Oder ist das nicht echt? Ist das ein echter Effekt oder nicht? Was ich einen weiteren, ja, ziemlich interessanten Punkt finde, ist, dass es auch Studien dazu gab, die sich angeschaut haben, dass ein so massereicher Planet, egal wie weit er jetzt genau weg ist, aber ein so massereicher Planet müsste trotz allem messbare Auswirkungen auf die Planeten, auf die äußeren Planeten in unserem Sonnensystem haben. Vor allen Dingen, ne, ich hatte am Anfang gesagt, 7 Erdmassen oder 10 Erdmassen oder selbst nur 5. Also es müsste irgendwelche Auswirkungen haben auf die Umlaufbahn dieser Planeten. Und die Umlaufbahn der äußeren Planeten kennt man sehr genau. Und da hatten Forschende rausgefunden, dass sie keine Einflüsse feststellen können. Also keine Bahnstörungen oder ja, keine, nichts an diesen Umlaufbahnen, was darauf hindeuten würde, dass da ein Planet wäre. Also um genau zu sein, sie sagen zum Beispiel in einem Fachartikel von 2020 schreiben sie, okay, also ein Planet mit einer Masse von 5 Erdmassen kann auf gar keinen Fall näher sein als 500 AU. Also dieses Ding könnte nicht näher kommen als 500 AU. Und ich hatte ja vorhin von den Perihelpunkten erzählt, die Mike Brown und Konstantin Batygin ausgerechnet haben. Die sind schon näher als 500 AU, beziehungsweise ne, mit dem oberen Fehler genau kratzen sie daran. Also das passt eigentlich nicht. Da müsste ein Einfluss auf die großen, auf die äußeren Planeten im Sonnensystem sein und dann ist da keiner. So. Und das letzte Gegenargument, oder ja, es ist kein Gegenargument, aber es ist dann schon eher die Frage, was dafür gesorgt hat, dass die Umlaufbahn dieser TNOs so komisch sind. Weil das da was komisch ist, darauf können sich sehr, sehr viele Menschen in diesem Forschungsgebiet des äußeren Sonnensystems schon einigen. Und im Grunde genommen geht es eben darum, die Dinge im äußeren Sonnensystem zu erklären, die dieses Nizza-Modell, ne, die das nicht erklären kann. Und das ist eben das Schöne an dieser, oder das Schöne, das Bestechende in dem Sinn an dieser Planet-9-Hypothese ist, dass all diese komischen Dinge, das könnte sie alle erklären mit einem Schlag, bequem und hurra. Und wenn du sagst, okay, aber Planet 9 ist nicht, dann müsstest du für all diese Dinge alles einzelne Erklärungen finden. Also du könntest dann vielleicht diese komischen, extremen TNOs hinbekommen, aber dann könntest du die TNOs nicht schaffen, die Sonne auf einer umgekehrten Umlaufbahn umrunden. Von denen habe ich jetzt nicht weiter erzählt, das sind alles Details, aber du müsstest dann auf einmal lauter weitere Erklärungen finden. Okay, also das sind Dinge, die das Nizza-Modell auch versucht zu erklären. Kann es nicht, genau. Kann es nicht, oder die Herausforderung ist so ein bisschen, dass man ja in der Wissenschaft eigentlich die einfachstmöglichste Erklärung sucht und dieser Planet 9 wäre eigentlich eine relativ einfache Erklärung und sonst wird es viel komplexer. So. Das ist die Erklärung. Du möchtest dann auch sonst einzelne Erklärungen haben. Aber es gibt eine andere Erklärung, die ich gerne erwähnen würde. Das ist vor allen Dingen, letztes Jahr sind auch zwei Fachartikel dazu veröffentlicht worden. Und das sind Forschende, die sagen, ja, diese Sonderlichkeiten des äußeren Sonnensystems, die lassen sich eben auch erklären, nicht mit einem weiteren Planeten, sondern dass ein Stern vor ein paar Milliarden Jahren am Sonnensystem vorbeigeflogen ist und dadurch mit seiner Schwerkraft aufs äußere Sonnensystem Einfluss genommen hat und da einiges durcheinander gewirbelt hat und das auch diese ganzen komischen Dinge erklären könnte, wie zum Beispiel die Umlaufbahnen und diese Perihelpunkte und so weiter von diesen extremen TNOs. Und in ihrer Studie sagen die Forscher, dass das laut ihren Berechnungen ein Stern war mit ungefähr 0,8 Sonnenmassen und der müsste ungefähr in einem Abstand vorbeigeflogen sein von 110 AE. Von 110 astronomischen Einheiten. Das wäre ziemlich nah. Also, ne, Neptun ist bei 30 Jahren. Ziemlich nah, also im Grunde genommen durch diesen, auch durch Teile von diesem, ja, Kuipergürtel von diesen TNOs einfach durch, vorbei und hat damit natürlich was mitgenommen. Ne? Das ist alles diese Simulation von diesen ganzen Einzelkörpern und dann also die Forschungsgruppe hat auch eine Simulation, so eine Visualisierung veröffentlicht. Das kann ich auch, werde ich auch gerne verlinken. Und da sieht man jetzt wirklich schön, wie dieser Stern so durchfliegt und einiges durcheinander wirbelt und welche Auswirkungen das einfach hat. Kann man sagen, wann das passiert sein muss oder ist das unabhängig? Das gibt keine genaue Angabe. Also sie haben, glaube ich, gesagt, sowas von also am wahrscheinlichsten ist es natürlich in der Frühzeit des Sonnensystems, ne? Weil da ist ja auch da ist ja die Umgebung noch dichter. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, mindestens vor 1,8 Milliarden Jahren. Okay, also es ist nichts, was man sozusagen heute noch astronomisch nachvollziehen könnte. Nein, überhaupt nicht. Das ist das Tragische daran, weißt du, nach einem Planeten 9 kann ich suchen. Nach einem Stern, der mal vorbeigeflogen ist, habe ich keine Chance. Der hat ja keine Spuren in dem Sinne hinterlassen, außer dass er was durcheinander gewirbelt hätte, aber auch keine chemischen Abdrücke, dass ich sage so, hey, da ist irgendwelche Moleküle auf diesem Himmel. Nein, ich hätte keine Chance. Okay. Also die sagen, diese Forschenden sagen, das passt. Das ist auch ein einfaches Szenario. Während hingegen natürlich Befürworterinnen und Befürworter von Planet 9 sagen, dass aber dieser vorbeifliegende Stern, das kann trotzdem nicht alles erklären. Und da sind die und die und die Schwachstellen. Also es ist einfach, man weiß es nicht. Also ja, aber es ist ein Gegenargument. Aber das ist quasi Antwort Nummer 1 darauf, warum wurde Planet 9 noch nicht gefunden? Antwort, es gibt ihn nicht. Und dann ist die Frage, ja, was war aber dann? Die zweite mögliche Antwort auf die Frage, warum Planet 9 noch nicht beobachtet wurde. Und ja, ich hoffe, die Antwort enttäuscht dich nicht, Karl. Da lautet die Antwort, uns fehlt nur das richtige Equipment. Eine Frage der Ausrüstung. Das ist doch wäre ja eine positive Antwort, finde ich. Das wäre eine positive Antwort. Also, es wurden, das hatte ich auch vorhin schon erzählt, es wurden ja schon 78% des möglichen Raumes, wo P9 sein könnte, abgegrast. Aber dann sind ja immer noch 22% übrig. Das ist bisschen doof, weil viel davon liegt eben genau in der Ebene der, zum Beispiel vor dem Hintergrund der Milchstraße. Das ist ein bisschen, da könnte man den gar nicht finden. Aber es gibt ein Observatorium, die ja quasi ultimative Weitwinkelkamera für genau solche Beobachtungen. Das Darf ist sagen? Vera. Ja, genau. Vera Rubin Teleskop. Eines der tollsten Teleskopprojekte des Jahrzehnts, würde ich sagen. Ist tatsächlich so, ja. Also, oder? Freue mich auch drauf. Sehr speziell. Hm? Also sehr speziell, warum? Erzähl du. Das ist ein von USA finanziertes Teleskop in Chile, was jetzt gerade in diesem Moment, glaube ich, in Dienst gestellt wird. Ne? Also Anfang 25. First Light. Für Juli diesen Jahres geplant. Und ich habe im Zuge meiner Berichterstattung über Starlink und wie Satelliten die Astronomie verändern mit einem der Vordenker dieses Teleskops ein Interview gemacht. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber es war ein sehr schönes Tony Interview. Tyson? Ja, es war Tony Tyson, danke. Mit dem hatte ich auch darüber gesprochen, der arme Kerl, der hat mir so leid getan, als Starlink dann, oh Gott. Ja, genau, und das ist auch das Teleskop, was am stärksten von diesen Satelliten betroffen ist, weil die Idee ist halt, dass man damit nicht winzig kleine Teile des Himmels beobachtet, sondern einfach eine sehr, sehr, sehr, sehr große Digitalkamera baut, die, was ist denn das? Ein Gigapixel oder so, ne? Ein Milliardenpixel. Die größte Digitalkamera der Welt auf jeden Fall. Genau. Und die nehmen einfach sehr weite Teile des Himmels auf und als fortlaufendes Video sozusagen, in Anführungszeichen, und wollen einfach alles, was sich bewegt und was sich dort verändert, aufnehmen und rechnen auch damit, ganz viele Zufallsentdeckungen zu machen. Ja. Und ich habe mir am Anfang, als du deine Geschichte angefangen hast, hier schon eine Fragenliste angefangen und da sehr gut. Steht der Punkt, hilft das Rubin-Teleskop? Fragezeichen. Das Rubin-Teleskop ist der, das hilft auf jeden Fall, da freuen sich auch alle drauf, weil das Rubin-Teleskop eben genau, also wenn es ein Teleskop auf der Erde gibt, was diesen Planet 9 finden kann, dann ist es dieses Teleskop, dann ist es dieses Observatorium und selbst wenn es ihn nicht finden kann, dann kann es auf jeden Fall die Anzahl der bekannten Trans-Neptun-Objekte von derzeit ja 3000 bis auf 40.000 hochdrehen. Also es kann richtig, richtig viele TNOs finden und damit kannst du natürlich auch eine bessere Statistik betreiben und damit kannst du zum Beispiel endgültig klären, ist diese Gruppierung dieser extremen TNOs, was ja der Stein des Anstoßes war für Planet 9, gibt es diese Gruppierung wirklich? Oder gibt es diese Gruppierung nicht? Ist da was oder ist da nichts? Also ist da was komisch im äußeren Sonnensystem oder ist da vielleicht überhaupt nichts komisch, weil wir eben bislang nur einen winzigen Ausschnitt oder sehr, sehr wenige von diesen Objekten kennen. Und von daher dauert es dann, wenn das Vera Rubin Teleskop den Betrieb aufgenommen hat, dauert es dann ja vielleicht noch 1-2 Jahre, aber dann werden wir wirklich endlich und hoffentlich die endgültige Antwort auf diese Frage haben, wie viele Planeten es in unserem Sonnensystem gibt. Sehr schön. Bis wir die Definition wieder ändern. Oh nee, jetzt sag das sowas nicht. Also wenn wir die Definition wieder ändern, dann garantiere ich für nichts, aber dann ist es so, dann gibt es halt den dritten Teil meiner heimlichen Doppelfolge über genau. Das äußere Sonnensystem und seine Planeten. Aber ja, also es wird so und so wahrscheinlich irgendwann eine dritte Folge geben. Dann können wir dann klären, ob Planet 9 ins wissenschaftliche Kuriositätenkabinett gehört. Mhm. Oder ob wir uns dann alle das Hirn zermartern, welche ja, römischen und oder griechischen Gottheiten noch übrig sind, um einen Planeten danach benannt zu haben. Du, ich glaube, auch da wird man wahrscheinlich mit nicht-europäischen Kulturen gehen. Und da gibt es, glaube ich, noch sehr viele Gottheiten, die noch nicht bedacht worden sind. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Für den Planeten, na, vergiss es. Das kannst du nicht machen. Alle Planeten sind nach, ich meine, Merkur, Venus, Mars, die Erde ist raus, ja, super. Aber naja, die Erde ist eigentlich Gaia, von daher passt es auch. Das ist die Übermutti. Ja, aber die großen Kuiper-Objekte, die das Team da von Mike Brown entdeckt hat, die haben ja auch schon alle nicht-europäisch zentrierte. Da war es ja aber auch klar, dass es Zwergplaneten sind. Na, naja, und auch Eris, okay. Eris ist römische, griechische Gottheit. Ne? Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die anders benannt werden. Auf jeden Fall kann man die zur Not ja alle ins Pantheon stellen, ja. Ja, aber es ist die Frage, wer noch frei ist, ne? Weil wie du auch sogar selber in deiner Folge über Ceres erzählt hast, auch im Asteroidengürtel, ein paar Namen vergeben und dann, ja. Was ich noch fragen wollte, was glaubt eigentlich Mike Brown? Also der ist ja auch in dieser Diskussion drin, weißt du da was? Also glaubt er noch heftig dran oder ist er da? Ja, Vollgas. Okay. Vollgas. Nein, Mike Brown sagt natürlich schon, naja, in der Wissenschaft muss man ja. Aber ja, also Mike Brown ist Vollgas dahinter. Und auch Konstantin Patygin, sein Kollege, mit dem er diese Publikationen macht, mit dem habe ich auch im letzten Juni, als dieser Fachartikel erschienen ist, gesprochen. Und da sagt er auch, ich weiß, dass es 9 Planeten im Sonnensystem gibt. Okay. So. Und auch die beiden, also von den beiden weiß ich es sicher. Und auch der eine Forscher, Andrea Moribdelli, glaube ich, heißt der einer der Begründer dieses Nizza-Modells, ne? Moment, den habe ich ja getroffen, in Nizza übrigens habe ich den getroffen. Das hattest du damals erzählt. Alessandro Morbidelli heißt der. Oh Gott, ich entschuldige mich dafür, dass ich den Vornamen nicht richtig hingekriegt habe, aber auch, also auch der, da weiß ich es jetzt nicht so sehr, aber der hat auch, also die Gegenargumente gegen Planet 9 ziemlich in die Tonne getreten. Also ist dann ziemlich überzeugt, scheint davon zu sein. Während hingegen in der weiteren Forschungsgemeinschaft ist es ein bisschen differenzierter inzwischen. Also einerseits ist es schon so, dass zum Beispiel Thomas Müller sagt, dass er das für sehr wahrscheinlich hält, weil halt laut seines Wissensstands tatsächlich dieser Planet 9 halt all diese Besonderheiten, diese Auffälligkeiten in der Architektur dieses äußeren Sonnensystems erklären könnte mit einem Schlag. Und weil halt auch, ich meine, auch diese beiden Forscher von dem Nizza-Modell, das sind ja keine dahergelaufenen Doktorandinnen oder Doktoranden, sondern das sind ja wirklich anerkannte Forscher, die Koryphäen auf ihrem Forschungsgebiet, ne? Und das hat natürlich auch trotzdem Auswirkungen, wenn die sich hinstellen und sagen, ja, aber also Planet 9 gibt's. Während hingegen ich habe auch einen Übersichtsartikel, dem aktuellsten Übersichtsartikel über das äußere Sonnensystem, den ich gefunden habe von 2020, da liest du dann sehr viel mehr Skepsis. Also sehr viel mehr Skepsis. Die schreiben auch ganz klar, sie sehen, also es gibt, wenn man sich die ganze Literatur eben durchguckt, wenige Anzeichen darauf, dass es diesen Planeten wirklich gibt. Ja, also es ist solche und solche, aber das ist halt auch das Blöde. Ich meine, wenn dieser Planet, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich möchte diese Hypothese dieses 9. Planeten widerlegen, wie schaffst du das? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Das ist so, wie willst du beweisen, dass es kein natürlich lilanes Schaf auf der Erde gibt? Antibeweis ist meistens nicht möglich, genau. Richtig, ne? Also deshalb müsstest du entweder du findest ihn, das ist die Sache eh klar, oder du findest eine solide andere Erklärung, die alle anderen sofort glauben. Aber selbst da ist es halt so, oder selbst wenn das wieder Ruben-Teleskop, das müsste so viele TNOs finden, dass du wirklich auch statistisch ausschließen kannst, dass da noch was ist. Und dann kannst du immer noch ein weiteres Schlupfloch suchen und ein weiteres Schlupfloch, wenn du wollen würdest. Das weiß ich aber nicht. Aber ja, das ist, also du hast ja die ursprüngliche Aussage, ist quasi Mike Brown selber davon überzeugt, felsenfest. Ja. Also vertritt er das, dass es diesen Planeten gibt. Aber der Witz am Ende ist, wenn dieser Planet von jemand anderen gefunden werden würde, dann dürfte diese Person diesen Planeten benennen, ne? Also Mike Brown darf nur diesem Planeten einen Namen geben, wenn er ihn auch entdeckt. Selber. Mit dem Vera Rubin Observatorium. Aber die Daten gehören ihm ja nicht. Also kannst auch keine Beobachtungszeit auf diesem Teleskop beantragen, sondern das ist durchmusterungsmäßig, forstet das alles durch. Von daher, mal schauen. Ja, am Ende ist es irgendjemand, der einfach sehr schnell mit diesen Daten arbeitet, ne? Ist dann vielleicht auch so ein bisschen Zufall im Spiel sogar. Ja, es ist spannend. Also ich mag ja diese Durchmusterungsmission, wie jetzt auch die Gaia-Mission, die ja gerade zu Ende gegangen ist, weil das irgendwie so eine andere Art von Forschung ist, ne? Also da spielen andere Gesetze auch eine Rolle, so ein bisschen. Da muss man schnell sein und muss gut vorbereitet sein und es ist so ein bisschen so ein wie so ein Massensprint. Habe ich manchmal einen Eindruck. Also es hat sicher auch Nachteile, ne? Also wie gut die Forschung dann ist, die da rausfällt, aber es ist erstmal für alle sind es die gleichen Bedingungen ab einem bestimmten Zeitpunkt und das ist eigentlich ganz, ja, das stimmt, ganz interessant. Das stimmt, du kannst nicht allein dadurch gewinnen, dass du Beobachtungszeit auf einem Teleskop beantragst, genau. Die dann kriegst eher als andere vielleicht und dann einfach sagst, Ella Badge. Genau, also ein bisschen anders als Mike Brown, also sein Buch habe ich auch vor einigen Jahren mal gelesen, dieses Pluto-Killer-Buch und er hat ja hauptsächlich mit, ich glaube auf Hawaii, ne, mit großen, ja, Teleskopen gearbeitet und dann ist es natürlich erstmal seine Beobachtungszeit und er kann in Ruhe mit seinem Team da die Daten auswerten und das ist hier komplett anders. Ja. Man muss natürlich wissen, welche Stecknadel man in welchem Haufen sucht, aber... Aber ja, aber jetzt schon mal als Vorabfrage vom Quiz. Ich meine, du hast ja nun gesagt, du hast dir immer noch nicht so recht eine Meinung gebildet. Wie schaut's aus? Also hast du jetzt eine? Möchtest du mit uns teilen? Oder? Also ich glaube, ich sehe mich bestätigt in meinem Gefühl, dass es da einfach in der Wissenschaft verschiedene Sichtweisen drauf gibt, was bei mir auch so eine ambivalente Haltung hinterlassen hat. Also ich fühle diese Haltung jetzt bestätigt durch das, was du mir erzählt hast. Also in gewisser Weise bin ich also nicht schlauer geworden. Haltung, ja. Genauso ambivalent wie vorher. Aber ich könnte sie jetzt ein bisschen fundierter begründen. So. Okay. Was ja auch schon mal was ist. Ja, dann hoffe ich, ich habe nicht, ja genau, dann klingt es ja nicht so, als ob ich zu weiteren Verwirrung beigetragen hätte. Das ist ja schon mal gut. Genau, dann ja. Schauen wir mal, ob ich alle Fakten gut abgespeichert habe jetzt. Für die Zukunft. Für meine ambivalente Haltung. Die Fragen sind nicht ambivalent, sondern die Frage Nummer 1 lautet, was ist ein Trans-Neptun-Objekt, kurz TNO? Ein kleines Objekt, was sich hinter der Neptunbahn bewegt, um die Sonne kreist. Frage Nummer 2. Bitte nenne mir ein Beispiel für ein transneptunisches Objekt. Sedna. Richtig. Oder Pluto. Eris oder Pluto hatte ich auch noch namentlich erwähnt. Frage Nummer 3. Das ist gemein. Hoffentlich nicht. Was ist der Perihelpunkt eines Himmelsobjekts? Ich verwechsel die immer, weil ich glaube, ich habe mir gemerkt, dass es der sonnennächste Punkt ist eines Objekts. Richtig. Richtig. Wieso verwechselst du mit Aphelion, dem sonnenfernsten? Ja, oder? Ich bin ja kein Lateiner, sonst könnte ich mir das herleiten, aber ja. Ich weiß es auch nur, weil ich im Januar darüber gesprochen hatte, weil die Erde im Januar ihr Perihel durchstreitet. Also ausgerechnet, ja, im Januar auf der Nordhalbkugel, wenn es besonders arschkalt ist. Das war meine letzte Folge, genau. Da haben wir drüber gesprochen, aber jedes Mal denke ich wieder drüber nach. Aber im Quiz habe ich es richtig. Puh. Wunderbar. Frage Nummer 4. Warum denken manche Forschende, dass es einen 9. Planeten im äußeren Sonnensystem gibt? Weil es eine Auffälligkeit gibt von diesen Trans-Neptun-Objekten, von denen einige sehr merkwürdige Bahnen haben. Reicht dir das schon? Ja, ich lass es gelten. Ja. Das war ein bisschen faul, also, ich weiß. Richtiger wäre sagen, die Bahnen an sich sind nicht merkwürdig, sondern diese mehreren, die sind merkwürdig gruppiert beieinander. Genau. Ja, aber es gibt da noch ein paar subtilere Argumente, das brauchen wir alles nicht. Es komische Umlaufbahnen im äußeren Sonnensystem lasse ich gelten. Frage Nummer 5, und dann hast du es auch geschafft, wie lauten die beiden Antworten auf die Frage, warum P9 noch nicht gefunden wurde? Nummer eins ist, dass es ihn nicht gibt, also dass es eine andere Erklärung gibt oder diese Auffälligkeit doch gar nicht so auffällig ist. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir ihn aus irgendwelchen Gründen noch nicht gesehen haben, weil man noch nicht geguckt hat, richtig geguckt hat an der richtigen Stelle. Richtig. Super. Geschafft. Alles richtig gemacht, Karl. Sehr schön. Ja, immer diese Milchstraße, die da im Weg ist. Furchtbar. Ja, voll lästig. Müssen wir mal was gegen tun. Oh, wir haben immer die Straße. Ja, wunderbar. Dann haben wir es, oder? Würde ich auch sagen. Ich danke dann dir höre sehr. Ich auch, ja, bitte, bitte. Und dann höre ich auch vorerst wieder auf deinem Feld zu wildern. Ach, ein was? Bisschen mit. Wir wildern doch Planeten gegenseitig die ganze Zeit. Umlaufbahnen und ja. Nein, komm, also Umlaufbahnen sind definitiv Astronomie und Astrophysik, aber. Ja, das stimmt. Ah, da kann man nicht rausreden. Verflixt. Naja, ich lasse trotzdem die Finger davon erstmal wieder vorerst. Ich bin auch von Ellipsen hauptsächlich verwirrt und alles dreht sich irgendwie und dann dreht sich alles umeinander und alles andersrum und ach, furchtbar. Deshalb, hurra, beenden wir das damit für heute. Dann war sie das, die 111. Ausgabe von AstroGeo und wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter und die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten und alles frei von Werbung und Trackern. Und dort bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von AstroGeo und andere Astro-Texte informieren und der kostet nichts. Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Eure Beiträge helfen uns schon, die Fixkosten des Podcasts zu decken. Leider noch nicht für viel mehr. Deswegen freuen wir uns weiterhin über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns finanziell unter die Arme zu greifen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify direkt auf unserer Webseite oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Und Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro-geo@chaos.social oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion@astrogeo.de. Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal. A tous de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. Sky green is running. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown confirmed. Proceed. Ach, furchtbar. Deshalb, hurra, beenden wir das damit für heute. So, ich such mal das Fenster. Dümm, dümm, dümm. Falsches Fenster. Ich kann es auch alleine vorlesen, wenn du nein, möchtest. Das ist okay. Nein, ich will es mit dir zusammen vorlesen. Quiz. Da.